Drittens, wie wichtig sind die sogenannten neuen Medien für Ihre Organisation, Internet etc.? Wie konkret kommunizieren Sie über dieses Medium mit anderen Organisationen bzw. Aktivisten? So wie die NSDAP die ärmste, aber auch modernste Partei ihrer Zeit war, was einen nicht unwesentlichen Teil ihres Erfolges ausmachte, kein demokratischer Politiker der Weimarer Republik wäre zum Beispiel auf den Gedanken gekommen, sich in ein Flugzeug zu setzen und im Rahmen des Wahlkampfes an einem Tag in mehreren größeren Städten zu sprechen, so sollte auch heute jedes moderne technische Mittel genutzt werden, um die Kampfkraft des nationalen Widerstands zu erhöhen und die Effektivität seiner Arbeit zu verbessern. Das Weltnetz eignet sich hervorragend zur Kommunikation und zum Transport politischer Inhalte. Während ich früher pro Jahr ca. 5 breite Leitsordner Korrespondenz abzuheften hatte, komme ich heute nur noch auf 2 von diesen Ordnern. Der Rest der Kommunikation läuft über elektronische Wege. Und während früher eine Organisation eine sehr kostenintensive Mitglieder- und Interessentenbetreuung durchzuführen hatte, so präsentiert sie sich heute allen Interessierten im Weltnetz mit einer eigenen Seite und erreicht dabei nebenbei auch noch Personenkreise, die sich unter anderen Umständen nie zu ihr verehrt hätten. Oder nehmen Sie meine Memoiren. Heute setze ich diese Lebenserinnerungen nicht nur bebildert ins Netz, ich mache sie sogar durch das Einfügen kleiner Ton- und Filmdokumente zu einem multimedialen Ereignis. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Michael Kühn immer auf der Suche nach moderneren Mitteln für seine politische Arbeit war. Und als dann eine Schreibmaschine mit Blocksatz auf den Markt kam, hat er sich beim Frankfurter Kameradschaftsführer das Geld für deren Kauf geliehen. Gar nicht auszudenken, wenn Kühn bereits die jetzt im Einsatz befindlichen Mittel zur Verfügung gestanden hätten.